In der TVJK, wo die Kinder für König des Landes gehalten werden, gibt es ein wohlgeordnetes System für Gesundheitspflege der Kinder. Die Ärzte in den Krankenhäusern, Polikliniken, Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und hygienischen Vorbeugungsanstalten aller Ebenen sind für den Schutz der Gesundheit der Kinder zuständig. Alle Kinder haben ihr Gesundheitsbuch, in dem ihre Gesundheitszustände und Krankheiten seit der Geburt eingetragen werden. Nach einem wohlgeordneten System für Gesundheitspflege werden sie unter der Aufmerksamkeit der zuständigen Ärzte regelmäßig den medizinischen und körperlichen Untersuchungen unterzogen. Die Kinder bekommen die Schutzimpfungen gegen Infektionskrankheiten und werden plan- und regelmäßig medizinisch behandelt, um den Krankheiten wie Rachitis, Tuberkulose, Rheumatismus und Dermatose die Gesundheit und das Wachstumsstören vorzubeugen. In Zusammenarbeit mit der Weltföderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, der WHO und dem UN-Kinderhilfswerk entfalten das koreanische Rotkreuz und die koreanische Unterstützungsgesellschaft für Kinder bunte Aktivitäten für die Verbesserung der Gesundheit und Ernährung der Kinder.